heute Sand im Wein. Morgen, denn wir wollen Deutschland Südland sein. Wir von der Sportartillerie, wir sind der Geist der neuen Zeit. Wir von der Sportartillerie, gegen den Kampf sind bereit. Mit donnernden Motoren sind wir jetzt in den Krieg. Thank you.